ARD. Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks. Der Krimi-Podcast. Jacqueline! Herr Wirth. Ich habe Angst. Wo waren Sie? Sie können mir nichts beweisen. Ist das Ihre Hose? Nein, doch. Das ist nicht wahr! Ich habe nichts gemacht. Jemand rief mich an. Ich sage ja, ich habe es getan. Ich bin in Behandlung. Nein. Was sagen Sie? Ich kann es nicht. Herbert. Marion? Aber Heinz ist tot. Sie sind nicht Otto Schlünzel. Nein, ich habe Tante Hedwig nicht erschossen. Das ist alles. Hallo. Hallo. Sie heißen? Otto Schlünzel. Ich habe damit nichts zu tun. Hallo. Wer spricht denn da? Gisela. Herzlich willkommen zu Kein Mucks, dem Krimi-Podcast. Dazu begrüßt Sie am Mikrofon Bastian Pastewka. Jeden Donnerstag stellen wir einen neuen Archivkrimi in die Audiothek, einen bemerkenswerten Hörspielklassiker aus den gut gepflegten Rundfunkarchiven der ARD. Und natürlich ist das auch diesmal so. Wo kommt er her? Zur Fortsetzung des Programms schalten wir um nach Berlin. Wir haben mal wieder ein Hörspiel aus dem alten SFB, dem Sender Freies Berlin, für Sie. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier ist der Sender Freies Berlin mit dem zweiten Programm. Und diesmal ist es nicht irgendein Krimi, es handelt sich um die Radiofassung eines außergewöhnlichen Romans. Und der heißt Mord im 31. Stock. Wurde nicht eben mein 31. Stock erwähnt? Das muss ein Irrtum sein. Doch, doch. Mord im 31. Stock ist eine Produktion des SFB von 1982, basiert aber auf einem Buch von 1964. Eine schwedische Vorlage, doch die verrät nie, wo genau die Geschichte eigentlich spielen soll. Mein Name ist Jensen, Kriminalkommissar. Kommissar Jensen muss einem mysteriösen Drohbrief auf die Spur kommen. In seiner Rolle hören Sie gleich Hans-Peter Hallwachs. Der hält mit seiner knochentrockenen Art den ganzen Fall zusammen. Eine großartige Darstellung. Der Autor des Romans Mord im 31. Stock heißt Per Wallö. Der genoss in Schweden einen gewissen Ruf als bekannter Schriftsteller, aber auch als überzeugter Marxist und leidenschaftlicher Kritiker der schwedischen Gesellschaft. Sein Engagement verpackte er in sehr spannende Kriminalerzählungen. Wallö mochte die schnörkellosen amerikanischen Polizeigeschichten der 1940er Jahre, am liebsten die, die den Alltag der Detectives exakt beschrieben. Und von diesen Vorlagen wurde auch sein Werk beeinflusst. Ich heiße Martin Beck und bin Polizist. Genauer gesagt Kriminalkommissar und Chef einer Abteilung, die sich Riksmordkommission nennt. Kommissar Beck. Ich glaube, diesen Namen haben Sie schon einmal gehört. Diesen Kommissar hatte sich Per Wallö zusammen mit seiner Lebensgefährtin und Co-Autorin May Sjöwall ausgedacht. Der war genauso fiktiv wie unser Kommissar Jensen, doch Beck wurde in den 60ern nicht nur Per Wallös, sondern auch Schwedens bekannteste Ermittlerfigur. Noch heute gibt es eine Fernsehserie mit eben diesem Kommissar. May Sjöwall und Per Wallö schrieben bis 1975 10 Kommissar Beck-Bücher und die wurden ein Erfolg und machte das Autorenduo Sjöwall und Wallö europaweit bekannt. Beide sollen sich seinerzeit so heftig gegen den Staat erhoben haben, dass sie schlicht keine Steuern zahlten, sich öffentlich betranken und in Restaurants daneben benahmen. Trotzdem gilt dieser Beck immer noch als eine Art Nationalheiligtum in Schweden. Als Vergeltung für den von ihnen verübten Mord wurde eine starke Sprengladung im Gebäude angebracht. Diesen Kriminalkommissar Jensen wiederum erfand Per Wallö ohne seine Partnerin und er löste nur 2 Fälle. Beide wurden vom SFB als Hörspiel eingerichtet. Der erste Fall ist Mord im 31. Stock. Mögen die Unschuldigen sich retten. Neben Hans-Peter Hallwachs hören Sie unfassbar, wirklich unfassbar viele Radiostars, die wir hier schon kennengelernt haben. Und dazu, eben weil das Hörspiel aus Berlin kommt, viele Sprecherinnen und Sprecher aus der Berliner Synchronbranche. Ganz sicher wird Ihnen die ein oder andere Stimme bekannt vorkommen. Nach dem Stück wie immer genaueres dazu. Mord im 31. Stock, der Roman, entstand wie gesagt 1964 und zieht Sie tief hinein in ein Land, das totalitär regiert wird. Es ist eine Near-Future-Erzählung, eine wirklichkeitsnahe Utopie, die Per Wallö lange vor der Erfindung digitaler Kommunikation und globaler Vernetztheit entwarf, die aber alle Themen aufgreift, die uns immer noch beschäftigen. Ein allmächtiger Zeitungskonzern gerät unter Druck. Und der Kommissar steigt in die Historie dieses Apparates ein, der in einem 30-stöckigen Hochhaus thront. Oder sind es doch 31 Etagen? Mord im 31. Stock ist ein Zweiteiler. Die erste Folge kommt jetzt. Achten Sie auf die Details. Komplizierte Namen gibt es nicht. Tatsächlich ist Jensen der Einzige, der genannt wird. Der erste Teil heißt Der Drohbrief. Hörspielbearbeitung und Regie Hermann Naber. Thank you. Ja. Wo sind Sie? Direkt vorm Gewerkschaftspalast. Haben Sie Warnlicht und Sirene eingeschaltet? Ja. Schalten Sie beides aus, wenn Sie den Platz passiert haben. Der Verkehr ist sehr dicht. Trotzdem. Sie dürfen keine Aufmerksamkeit erregen. Verstanden. Ich lasse die Haupt- und Nebenstraßen absperren. Verstanden. Falls jemand fragt, sagen Sie ein geplatztes Fernheizungsrohr. Verstanden. Jensen? Ja? Ich brauche die delikate Natur dieses Auftrags nicht zu betonen. Nein. Auf der Südseite des Platzes, gegenüber dem Arbeiterdenkmal. Sehen Sie das Gebäude? Ja, ich sehe es jetzt. Das Gebäude hatte eine quadratische Grundfläche und war 30 Stockwerke hoch. Die Außenfläche bestand aus glasierten Fliesen, dunkelblau im Erdgeschoss, nach oben hin immer heller werdend. Es war 13.11 Uhr, als Jensen das Gebäude betrat. Die Konzernleitung befand sich im 18. Stockwerk. Kommissar Jensen? Ja. Sie werden erwartet. Der eine, korrekt gekleidet, stand neben dem Schreibtisch. Der andere im offenen Hemd schaute aus dem Fenster. Auf dem Schreibtisch lag ein Eilbrief. Ist das der Brief? Ja. Der Umschlag war weiß und ganz gewöhnlich. Links unten befand sich ein roter Eilbotenaufkleber. Im Umschlag steckte ein zweifach gefalteter Papierbogen mit aufgeklebten Buchstaben. Als Vergeltung für den von Ihnen verübten Mord wurde eine starke Sprengladung im Gebäude angebracht. Sie hat einen Zeitzünder und wird am 23. März um Punkt 14 Uhr detonieren. Mögen die Unschuldigen sich retten. Sie ist selbstverständlich verrückt. Ja, zu diesem Schluss sind wir gekommen. Oder ist es ein ungewöhnlich schlechter Scherz? Gibt es einen Grund für die Annahme, dass der Absender eine Frau ist? Wieso? Weil Sie gesagt haben, sie ist selbstverständlich verrückt. Nein, ich habe es einfach so gesagt. Zufällig, nehme ich an. Irgendjemand muss den Brief ja zusammengesetzt haben. Es fragt sich nur, wer. Es ist jetzt 13.21 Uhr. Das Gebäude sollte geräumt werden. Geräumt? Das geht nicht. Produktion müsste gestoppt werden, für Stunden womöglich. Haben Sie eine Ahnung, was das kostet? Mindestens 3/4 Million. Verstehen Sie, 3/4 Million, mindestens. Wir geben 144 Zeitschriften heraus, die werden in diesem Haus produziert. Die Gesamtauflage beträgt mehr als 21 Millionen, wöchentlich. Und Millionen Menschen warten auf ihre Zeitschrift. Vor allem die Kinder. Kinder? Weit mehr als die Hälfte unserer Zeitschriften sind für Kinder. Bei allem Respekt vor diesen Gesichtspunkten halte ich es für erforderlich, das Gebäude zu räumen. Ist das alles, was Sie zu sagen haben? Was tun übrigens Ihre Leute? Die suchen, aber sie haben nicht viel Zeit zur Verfügung. Es bleibt Ihnen eine Dreiviertelstunde. 35 Minuten. Aber selbst wenn die Bombe gefunden wird, dann ist sie ja noch nicht entschärft. Auch das braucht Zeit. Und wenn keine Bombe da ist? Muss ich dennoch die Räumung empfehlen. Selbst wenn das Risiko unbedeutend ist? Ja. Diese Drohung wird vielleicht nicht ausgeführt und nichts geschieht, aber leider gibt es auch Gegenbeispiele. Das ist meine Auffassung als Fachmann. Wie viel würde uns das kosten, wenn Sie eine andere Auffassung gewinnen würden? Ich verstehe nicht. Nee, es war nur ein Scherz. Wir müssen meinen Cousin konsultieren. Kannst du bitte mal rüberkommen? Es ist der Chef, der Leiter des gesamten Konzerns. Ja, es ist wichtig. Gut. Hausdirektor, bereiten Sie eine Feueralarmübung vor. Schnellste Räumung des Gebäudes. Der Alarm beginnt in genau 3 Minuten. Melden Sie sich wieder bei mir, wenn alles klar ist. Ende. Guten Tag, meine Herren. Ach, da bist du ja. Die Neue, wie alt ist sie? 16. Oh. Das ist Kommissar Jensen. Guten Tag, Kommissar. Seine Männer suchen das Gebäude ab, bislang ohne Erfolg. Er sagt, wir müssen räumen. Es ist schon Frühling. Wie schön es draußen ist. Ja? Die Übung kann beginnen. Wir brauchen 18 bis 20 Minuten bei Benutzung der Treppen, der Paternoster und der automatischen Schnellaufzüge. Alles mitgerechnet? Ohne über den 31. Stock. Ohne die Sonderabteilung. Und mit? Das dauert erheblich länger. Die Wendeltreppen sind eng. Ja, ja, das weiß ich. Ende. Wie viele Etagen hat das Gebäude? 30 über der Erde plus 4 Kellergeschosse. Wir rechnen gewöhnlich mit 30. Wurde nicht eben ein 31. Stock erwähnt? Das muss ein Irrtum sein. Wie viele Mitarbeiter haben Sie? Hier im Haus? Ja. 4.100 im Hauptgebäude, etwa 2.000 im Anbau. Insgesamt also etwa 6.000? Ja. Ich bestehe darauf, dass Sie evakuiert werden. Glauben Sie wirklich, dass eine Bombe im Haus ist? Man muss mit der Möglichkeit rechnen. Sie sind Kommissar? Ja. Wissen Sie, was eine Räumung kosten würde? Ja. Unser Unternehmen hat seit 30 Jahren mit großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Nur unter großen persönlichen Opfern konnten wir weitermachen. Jensens Uhr zeigte 13.34 Uhr. Unsere Tätigkeit ist rein idealistisch. Wir sind keine Geschäftsleute. Unsere Zeitschriften sind die Antwort auf ein Bedürfnis, das Bücher in der Vergangenheit nie befriedigt haben. Wissen Sie, was Sie von uns verlangen? Der Preis ist hoch. Unsere Lage ist bedrückend, sogar privat. Zu Hause benutzen wir nur noch große Streichholzschachteln. Große Streichholzschachteln? Ja, große, aus wirtschaftlichen Gründen. Wir müssen mit allem sparen. Große Packungen sind erheblich billiger. Und das ist gesunde Wirtschaftlichkeit. Vielleicht wäre es gesunde Wirtschaftlichkeit, wenn es tatsächlich eine Bombe gäbe. Dieses Haus wird allmählich zu klein. Ach ja? Wir sind durch die Versicherung gedeckt. Und wer deckt die Versicherung? Die Banken. Und die Banken? Okay, okay. Ich gehe davon aus, Kommissar, dass Sie der Schweigepflicht unterliegen. Selbstverständlich. Der Polizeichef hat Sie empfohlen. Ich hoffe, er hat gewusst, was er tat. Sie haben keine uniformierten Polizisten im Gebäude platziert? Nein. Wenn hier wirklich eine Bombe ist, 6.000 Menschen, sagen Sie, Herr Jensen, wie hoch würde der prozentuale Verlust sein? Der prozentuale Verlust? Ja, beim Personal. Das kann man unmöglich schätzen. Jensen schielt auf seine Uhr. 13.36 Uhr. Irgendjemand wird mit Sicherheit sagen, wir haben sie absichtlich in die Luft gesprengt. Es geht um unser Prestige. Was hast du gesagt? Hast du mal an den Prestigeverlust gedacht? Also gut. Räumen. Feueralarmübung. Schnellste Räumung. Innerhalb von 18 Minuten muss das Gebäude geräumt sein. Die Sonderabteilung ausgenommen. Der Wagen parkte an der Bergwand oberhalb des Gebäudes. Kommissar Jensen saß auf dem Beifahrersitz, eine Stoppo in der linken, das Mikrofon in der rechten. Sollten wir nicht ein Stück weiter oben... Es gibt keinen Grund für Sie zu bleiben, wenn es Ihnen hier unangenehm wird. Es ist meine Pflicht gewissermaßen. Der Chef und der Verleger sind gegangen. Damit bin ich derjenige, der die Verantwortung trägt. Als ranghöchster Direktor. Ich verstehe. Selbst aus einer Entfernung von 300 Metern wirkte das Gebäude erschreckend mit seiner gewaltigen Höhe und kompakten Schwere. Aus der Eingangstür drängte sich ein anscheinend endloser Strom von Menschen den Hang hinunter und diagonal über den grauen Zementplatz der Fahrbereitschaft. Besteht irgendeine Gefahr? Praktisch keine. Aber wenn das Gebäude einstürzt? Das ist höchst unwahrscheinlich. Um 13.57 Uhr wurde der Strom der Leute dünner. Eine Minute später kamen nur noch vereinzelt Menschen durch die Glastüren. 13.59 Uhr. Jetzt war nur noch eine einzige Person zu sehen. 14, der Chef 13, der Zivilstreife, der auch in Deckung ging. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Das ist ein unerhörtes Verbrechen. Aber da war gar keine Bombe. Es ist überhaupt nichts passiert. Nach einer Stunde wurde der Alarm abgeblasen und die Leute gingen wieder an ihre Arbeit. Noch vor 16 Uhr war alles wieder wie gewöhnlich. Gleich viel. Es ist ein unerhörtes Verbrechen. Der Täter muss unbedingt gefunden werden. Die Ermittlungen werden selbstverständlich fortgesetzt. Was sonst? Hören Sie, ich möchte Ihre Maßnahmen natürlich nicht kritisieren. Wenn das Gebäude in Brand geraten wäre, hätten wir ohnehin nicht viel tun können. Die Leitern der Feuerwehr reichen nur bis zur 7. oder 8. Etage. Das Gebäude ist aber 120 Meter hoch und Sprungtücher sind bei Höhen von mehr als 30 Metern nutzlos. Natürlich verstehe ich das alles. Und wie ich schon sagte, ich kritisiere Sie nicht. Aber die Leute sind beunruhigt. Die Produktionsunterbrechung hat Sie angeblich 2 Millionen gekostet. Der Konzernchef stand in persönlichem Kontakt mit dem Innenminister. Er hat sich zwar nicht direkt beschwert, aber er war ungehalten. Sowohl über den finanziellen Verlust als auch über die Schikane, der Sie ausgesetzt waren. Genau das sagte er. Schikane. Ja? Deshalb muss der Mann gefunden werden. Sofort. Der Brief ist unser einziger Anhaltspunkt. Heute ist Montag. Sie haben eine Woche Zeit. Mehr nicht. 7 Tage, Jensen. Ich verstehe. Noch etwas. Die wollen durch die Ermittlungen nicht gestört werden. Falls Sie Auskünfte von denen haben wollen, müssen Sie sich an den ersten Verlagsdirektor wenden. Wir kennen uns bereits. Jensen. Ja? Es muss Ihnen gelingen. Auch Ihretwegen. Das sage ich Ihnen als Polizeichef der Stadt. Verstanden. Ja, es war ein langer Tag, Jensen. Ja. Gute Nacht, Chef. Kommissar Jensen wohnte relativ zentral in einem südlich gelegenen Stadtteil. Er brauchte weniger als eine Stunde, um mit dem Polizeiwagen dorthin zu kommen. Er war müde und hatte in der rechten Seite des Zwerchfells drückende und bohrende Schmerzen. Er ließ die Jalousien vor den Fenstern herunter und zog sich aus. Dann ging er in die Küche und nahm eine Flasche aus dem Kühlschrank. Er setzte sich mit dem Glas in der Hand aufs Bett. Er saß da im Dunkeln und trank. Als der Schmerz im Zwerchfell weg war, stellte er das Glas auf den Nachttisch und legte sich hin. Er schlief sofort ein. Als um 6:30 der Wecker klingelte, kam es Jensen vor, als sei er gerade erst eingeschlafen. Er kochte etwas Honigwasser und versuchte, es so heiß wie möglich zu trinken, während er die Zeitungen las. Keine erwähnte die Ereignisse vom Vortag. Der Verkehr auf der Autobahn war dicht und obwohl er mit eingeschalteter Sirene fuhr, war es 8:55, als er in seinem Büro eintraf. Er machte sich an die Arbeit. Gegen 10 Uhr rief ihn der Polizeichef zu sich. Haben Sie die Ermittlungen eingeleitet? Ja. Irgendwelche Ergebnisse? Noch nicht. Haben Sie persönlich eine Theorie? Nein. Ich weiß einfach zu wenig über den Konzern. Dann machen Sie sich sachkundig. Aber Sie müssen sich Ihre Informationen außerhalb des Konzerns beschaffen. Ich verstehe. Ich schlage das Kommunikationsministerium vor. Melden Sie sich beim Staatssekretär für das Pressewesen. Weiß der Mann Bescheid? Ja. Nein. Ich verstehe. Lesen Sie deren Zeitschriften? Nein, aber das werde ich tun. Gut, aber vermeiden Sie um Gottes Willen alles, was den Verleger und den Konzernchef verärgern könnte. Spricht etwas dagegen, dass ich Leute von der Zivilstreife für die Personenbeobachtung einsetze? Für wen? Für die Unternehmensleiter? Ja. Ohne deren Wissen? Tja. Jensen. Ja? Von jetzt an liegen die Ermittlungen ganz in Ihrer Hand. Ich will weder über Ihre Methoden informiert werden, noch über die Maßnahmen, die Sie ergreifen. Ich verstehe. Die Verantwortung liegt voll und ganz bei Ihnen. Ich verlasse mich auf Sie. Haben Sie verstanden? Ja. Dann viel Glück. Während seiner 25 Dienstjahre hatte Jensen mit dem Polizeichef regelmäßig telefoniert. Gesehen hat er ihn kaum. Er ging in sein Büro und rief das Kriminaltechnische Institut an. Labor? Was gefunden? Nein, vor allem keine Fingerabdrücke. Sind Sie sicher? Selbstverständlich. Der Umschlag? Einer von den gebräuchlichsten Typen. Er sagt uns bis jetzt sehr wenig. Und das Papier? Das scheint von einer speziellen Struktur zu sein. Außerdem sieht es aus, als wäre es an einer Kante abgerissen worden. Können Sie die Herkunft feststellen? Möglicherweise. Gibt's noch was? Nein, nichts. Wir arbeiten weiter daran. Jensen legte den Hörer auf, ging ans Fenster und schaute nach unten auf den Betonhof des Polizeireviers. Am Eingang zu den Untersuchungsräumen sah er 2 Polizisten in Gummistiefeln und imprägnierten Overalls. Sie zogen Schläuche hinter sich her, um die Arrestzellen auszuspülen. Das Telefon klingelte. Es war der Mann im Postamt. Ja. Dies hier wird einige Zeit dauern. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen, aber nicht mehr. Wie oft soll ich berichten? Jeden Morgen 8 schriftlich. Das Kommunikationsministerium lag mitten in der Stadt, zwischen dem Königsschloss und der Zentralkanzlei des Parteienkartells. Der Staatssekretär für das Öffentlichkeitswesen hatte sein Büro in der zweiten Etage, mit Ausblick auf das Schloss. Der Pressekonzern wird musterhaft verwaltet. Eine Zierde für das freie Unternehmertum. Ich verstehe. Aber für meine Aufgabe wären einige statistische Angaben zweckmäßiger. Wie Sie meinen. Der Konzern gibt 140 verschiedene Publikationen heraus. Im vorigen Jahr betrug die Auflage 21.326.453 Exemplare pro Woche. 21 Millionen pro Woche? Ja. Das ist eine sehr große Zahl. Sie zeigt an, dass unser Land die höchste Lesefrequenz der Welt hat. Welche anderen Publikationen gibt es? Einige Tageszeitungen. Wie viele? Um die 100. Wie hoch ist die Auflage dieser vom Konzern unabhängigen Tageszeitungen? 4.000 bis 5.000. Und wer kontrolliert den Vertrieb? Der Konzern. Das heißt also, dass der Konzern die gesamte Presse in diesem Land kontrolliert, nicht wahr? Wenn man das so ausdrücken will. Ja, aber ich muss betonen, dass die Publikationen des Konzerns sehr vielseitig sind, besonders die Wochenzeitschriften. Früher wirkte die Presse oft aufreizend und beunruhigend auf die Leser. Jetzt sind Inhalt und Form ganz darauf ausgerichtet, sowohl dem Nutzen des Lesers, ja? Dem Nutzen des Lesers als auch seinem Vergnügen zu dienen, kurz gesagt. Ich verstehe. Früher war die Presselandschaft zersplittert. Die politischen Parteien und die Gewerkschaften hatten ihre eigenen Verlage. Als sie jedoch in wirtschaftliche Schwierigkeiten gerieten, stellten sie ihre Publikation entweder ein oder sie wurden vom Konzern übernommen. Viele von ihnen wurden gerettet. Gerettet? Ja, gerettet. Dank der Fähigkeit des Konzerns, sich dem Geschmack und der Auffassungsgabe des modernen Menschen anzupassen. Ich halte es nicht für übertrieben, zu behaupten, dass die Einheitspresse mehr als alle anderen Errungenschaften zur Festigung der sozialen Gleichheit beigetragen hat. Zur Überbrückung der Kluft zwischen den politischen Parteien, zwischen der sogenannten Oberschicht und... Man übertreibt auch nicht, wenn man sagt, dass den Leitern des Konzerns große Verdienste zukommen. Sie streben aus moralischer Überzeugung weder nach Macht noch nach... Reichtum? Ja? Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Ich habe noch 4 Fragen, Herr Staatssekretär, wenn Sie gestatten. Selbstverständlich. Widersprechen die Aktivitäten des Konzerns nicht dem Kartellgesetz? Ich bin kein Jurist. Wie hoch ist der Umsatz des Konzerns? Das kann ich Ihnen beim besten Willen nicht sagen. Das Privatvermögen der Eigentümer? Auch darüber kann ich leider keine Auskunft geben. Waren Sie selbst einmal beim Konzern angestellt? Ja. In seinem Büro fand Kommissar Jensen die Zeitschriften, um die er gebeten hatte. 140 in 4 Harfen zu je 35 Stück. Er trank einen Becher mit Natronwasser und begann zu lesen. Um 11:30 hatte er genau die Hälfte durchgearbeitet. Er hatte nichts gelesen, was ihn interessiert hätte, und gleichzeitig nichts, was ihn froh, zornig oder traurig stimmte oder ihn überraschte. Die einzelnen Zeitschriften unterschieden sich wenig voneinander. Einige waren auf Glanzpapier gedruckt und teurer als die anderen. Auf farbigen Titelbildern sind Westernhelden, Supermänner, Mitglieder der Königsfamilie, Stars von Schallplatte und Fernsehen, bekannte Politiker, vor allem aber Kinder und Tiere abgebildet. Kinder und Tiere häufig auf einem Bild. Kleine Mädchen mit Katzen, kleine Jungen mit sehr großen Hunden. Der Inhalt besteht größtenteils aus erfundenen Geschichten, die mit farbigen, wirklichkeitsnahen Illustrationen versehen sind. Sie handeln von Menschen, die auf emotionellem wie wirtschaftlichem Gebiet Erfolge zu verbuchen haben. Auch wenn der Stil variiert, sind es doch immer dieselben Personen und dieselben Geschichten. Als wären sie von einem und demselben Autor. Quatsch. ...140 Zeitschriften, keine Hinweise. Als er zu Hause ankam, hatte er große Schmerzen auf der rechten Seite des Zwerchfells. Er zog sich im Dunkeln aus und holte die Flasche und ein Glas. Er trank. Dann saß er auf dem Bettrand und wartete darauf, dass die Schmerzen nachließen. Ich wünsche jeden Morgen vor 9 Uhr einen Bericht, schriftlich. Alles, was Sie für wesentlich halten. Der Chef der Zivilstreife nickte und ging. Es war Mittwoch, kurz nach 9. Jensen ging zum Fenster und schaute nach unten auf die Männer im grünen Overall, die mit Schläuchen, Eimern und Desinfektionsmitteln hantierten. Seit die Regierung ein neues Gesetz verabschiedet hatte, das Alkoholmissbrauch selbst innerhalb der eigenen vier Wände verbot, war die der Polizei aufgebürdete Arbeitslast beinahe übermenschlich geworden. Er kehrte an seinen Schreibtisch zurück und las die Berichte. 2 waren sehr kurz. Der Mann bei der Post. Der Brief wurde im westlichen Teil der Stadt aufgegeben, nicht früher als 21 Uhr am Sonnabend, nicht später als 10 Uhr am Montagmorgen. Das Labor. Analyse des Papiers abgeschlossen. Weißes, holzfreies Papier von guter Qualität. Herstellungsort noch unbekannt. Leimart, gewöhnlicher Büroleim, Film in Aceton aufgelöst, Fabrikat unbestimmbar. Der Psychologe. Es darf angenommen werden, dass der Verfasser des Briefes ausgesprochen depressiv ist, möglicherweise mit kompulsiven Neigungen. Jedenfalls kann definitiv gesagt werden, dass die fragliche Person sorgfältig ist, an der Grenze zur Pedanterie, außerdem daran gewöhnt, sich auszudrücken, entweder mündlich oder schriftlich, vermutlich letzteres, und zwar seit langem. Große Sorgfalt wurde auf die Gestaltung des Briefes gelegt, alle Buchstaben sind gleich groß. Das indiziert Rigidität und Mangel an Flexibilität des Geistes. Gewisse Details in der Wortwahl deuten darauf hin, dass der Verfasser ein Mann ist, vermutlich nicht sehr jung. Keiner dieser Gesichtspunkte kann als definitiv angesehen werden. Kommissar Jensen lochte die 3 Berichte ordentlich und legte sie in einen Aktendeckel. Das schöne Wetter milderte den erdrückenden Eindruck des Gebäudes. Jensen stellte seinen Wagen in die Lücke zwischen die schwarzen Wagen des Chefs und den weißen des Verlagsdirektors. Hier dürfen Sie nicht parken, mein Herr. Polizei. Der Schnellaufzug fuhr bis zur 18. Etage durch. Aber es dauerte 20 Minuten, bis man ihn vorließ. Der Verlagsdirektor hörte für einen Augenblick auf, seine Fingernägel zu polieren. Ist die Angelegenheit aufgeklärt? Leider nicht. Sollten Sie Unterstützung oder ergänzende Auskünfte benötigen, so habe ich den Auftrag, Ihnen jede denkbare Hilfe zu geben. Allerdings muss ich Sie darauf aufmerksam machen, dass ich sehr beschäftigt bin. Sind Sie Sportler? Sie meinen die Pokale? Ich bin Naturfreund. Segeln, Fischen, Schießen, Golf. In welcher Weise kann ich helfen? Ist irgendetwas vorgefallen, das eine plausible Erklärung abgeben könnte für die Formulierung »der von Ihnen verübte Mord«? Nein, das sind die Fantasien eines Irren. Es hat keine Todesfälle gegeben. Jedenfalls nicht in letzter Zeit. Aber in diesem Punkt müssen Sie sich an den Personaldirektor wenden. Ich bin Journalist, verantwortlich für Inhalt und Gestaltung der Zeitschriften und... Ja? Ganz davon abgesehen sind Sie auf der falschen Spur. Auf welcher Spur bin ich denn? Wie bitte? Noch eine Frage. Wenn wir annehmen, dass es die Absicht des Briefes war, die Unternehmensleiter zu schikanieren, wo glauben Sie, müsste man den Täter suchen? Das herauszufinden dürfte Sache der Polizei sein. Im Übrigen habe ich meine Auffassung bereits klargemacht. Unter den Geisteskranken. Gibt es Einzelpersonen oder Gruppen, die dem Verlag oder seiner Leitung gegenüber negativ eingestellt sind? Kennen Sie unsere Zeitschriften? Ich habe sie gelesen. Dann sollten Sie wissen, dass unsere ganze Politik darauf ausgerichtet ist, keine Abneigungen, Aggressionen oder Meinungsverschiedenheiten zu schaffen. Der Verlag hat keine Feinde. Das Gleiche gilt für die Chefs. Der Gedanke ist unsinnig. Es ist möglich, dass ich gezwungen sein werde, gewisse Untersuchungen im Gebäude vorzunehmen. Selbstverständlich werden wir alles tun, um Ihnen zu helfen. Aber ich will eines hervorheben, es darf unter keinen Umständen bekannt werden, dass die Polizei im Hause ist. Ich brauche für die Ermittlungen aber eine gewisse Bewegungsfreiheit. Ich werde Ihnen einen Hauptschlüssel und ein Ausweisdokument geben, das Ihnen Zugang zu den verschiedenen Abteilungen gewährt. Ja. Ich werde das Dokument selbst formulieren. Ist vielleicht am besten. Holland? Fertigen Sie eine Einstellungskarte für einen Herrn Jensen aus, die ihm freien Zugang innerhalb des Unternehmens gewährt. Er gehört zur Gebäudeinspektion. Gültig bis Sonntag. Legen Sie einen Hauptschlüssel dazu. Ende. Der Schlüssel passt für alle Abteilungen. Selbstverständlich nicht für die Räume der Chefs und auch nicht für diesen hier. Danke. Haben Sie noch weitere Fragen? Falls nicht, dann... Nur noch eine Einzelheit. Was ist die Sonderabteilung? Eine Projektgruppe, die an Plänen für neue Zeitschriften arbeitet. Jensen nahm im Vorzimmer eine blaue Karte und einen Schlüssel in Empfang. Dann fuhr er zum Labor und legte dem Beamten die Bögen vor, die der Verlagsdirektor zerknüllt hatte. Na, was ist? Nein, es ist nicht das gleiche Papier, auch nicht das gleiche Format. Der Qualitätsunterschied ist nicht groß, auch die Struktur ist ähnlich. Und? Es liegt im Bereich des Möglichen, dass beide Papiere von derselben Fabrik hergestellt wurden. Das ist doch schon was. Wir werden das prüfen. Gut. Hat derjenige, der das hier geschrieben hat, mit dem Fall zu tun? Warum fragen Sie? Weil der Schreiber offensichtlich Formulierungsschwierigkeiten hat. Er beginnt mehrfach von vorn. Hier, sehen Sie. Der Gebäudeinspektor hiermit, Herr N. Jensen, gehört zur inneren Inspektion und ist berechtigt zum Zutritt aller Abteilungen, außer Herr Jensen, Inhaber dieser Karte, wird hiermit der Zugang innerhalb des Konzerns. N. Jensen gehört zur Gebäudeinspektion und besondere Befugnisse. Herr Jensen, verdammte Scheiße. Ich habe es gelesen. Ein Mann vom Institut für Gerichtspsychiatrie, der hier war, der hat das auch gelesen. Er zog den Schluss, dass der Schreiber des Textes unter Formulierungsschwierigkeiten leidet. Wer hat dem Psychiater Gelegenheit gegeben, das Untersuchungsmaterial einzusehen? Ich? Ich kenne ihn. Er kam zufällig vorbei. Ich werde Sie wegen einer Amtsverfehlung anzeigen. Wann bekomme ich Ihren Bericht? Morgen, Herr Kommissar. Als er die Halle des Konzerngebäudes betrat, nahm Kommissar Jensen den Schlüssel aus seiner Tasche. Er war flach und lang und seltsam geformt. Jensen fuhr mit dem Fahrstuhl zuerst in die unteren Etagen. Er sah das Papierlager, die Setzerei und gelangte in die Druckerei mit dem ohrenbetäubenden Lärm der Rotationsmaschine. Dann fuhr er nach oben. Je näher er der 18. Etage kam, desto größer wurde die kühle Eleganz. Nach den 4 Etagen der Direktionsabteilungen wurden die Korridore eintöniger. Überall weiß gestrichene Türen und kahle Wände. In jeder Etage war in der Nähe der Fahrstühle ein Anschlagbrett. Äußere dich nicht herabsetzend über den Verlag oder seine Zeitschriften. Tritt immer wie ein Botschafter des Unternehmens auf, auch in der Freizeit. Die wahre Reportage ist nicht immer die beste. Die Wahrheit ist ein Artikel, mit dem man im modernen Journalismus äußerst vorsichtig umgehen muss. Es ist nicht sicher, dass alle sie so gut ertragen können wie du. Deine Aufgabe ist, unsere Leser zu unterhalten, sie zum Träumen anzuregen. Deine Aufgabe ist nicht, sie wachzurütteln oder zu erziehen. Die meisten Mitteilungen waren von der Verlagsleitung oder der Gebäudedirektion unterzeichnet. Nur wenige vom Verleger selbst. Schließlich war Jensen oben angelangt. Er befand sich in einem engen, fenster- und teppichlosen Betonkorridor, der in einem Viereck um einen Kern von Treppen- und Aufzugssystemen lief und außen von lauter weißen Türen umgeben war. Den Metallschildern entnahm er, dass er sich in der Redaktion der Comichefte befand. Am Ende der letzten Treppe nach oben waren 2 weißlackierte Stahltüren. Beide hatten keine Klinke. Er probierte seinen Schlüssel. Er passte nicht zu der kleinen Tür. Die größere öffnete sich sofort. Dahinter sah Jensen eine steile, enge Betontreppe. Er stieg hinauf und warf dem Dach. Auf dem Rückweg hörte er im 24. Stock ein Geräusch. Er öffnete eine Tür und befand sich im Zimmer eines der Chefredakteure. Er setzte sich an den Schreibtisch mit den beiden weißen Telefonen und öffnete einige Schubladen. Er fand nichts von Interesse. In einer lag ein mit Klebeband verschlossener brauner Umschlag mit der Aufschrift Privat. Er enthielt einige Farbfotos und einen bedruckten Zettel. Dies ist ein Exklusivangebot vom Internationalen Bilderdienst des Verlags, das den Chefs in leitender Stellung vorbehalten ist. Die Bilder zeigten nackte Frauen mit großen rosa Brüsten und rasierter Scham. Es gab kein gesetzliches Verbot solcher Bilder, aber sie waren nahezu vom Markt verschwunden. Die nachlassende Nachfrage wurde mit der schnell sinkenden Geburtenrate in Verbindung gebracht. Jensen hob die hellgraue Schreibunterlage an und fand eine interne Mitteilung des Verlagsdirektors. Die Reportage über die Hochzeit im königlichen Schloss zwischen der Prinzessin und dem Leiter der Landesorganisation ist zu verwerfen. Mehrere bedeutsame und dem Verlag nahestehende Persönlichkeiten werden kaum erwähnt. Im Übrigen wende ich mich als Fachmann gegen den hölzernen Stil der Reportage. Der Leserbrief in Nummer 8 hätte selbstverständlich fehlen sollen. Die Behauptung, die Selbstmordrate in unserem Land sei gesunken, kann zu dem beunruhigenden Missverständnis führen, dass in unserer sozial egalitären Gesellschaft früher allzu viele Selbstmorde begangen worden seien. Muss ich darauf hinweisen, dass die Auflage nach wie vor nicht den Kalkulationen der Verlagsleitung entspricht. An alle Abteilungsleiter. Als Jensen wieder in den Korridor trat, glaubte er, durch eine der geschlossenen Türen eine Stimme zu hören. Er nahm den Hauptschlüssel und öffnete. Die Luft war stickig, es roch nach Alkohol, Tabak und Erbrochenem. Im schwachen Licht sah er einen Mann, der zusammengesunken an einem Schreibtisch saß. Seine Hose lag ausgebreitet vor ihm. Offensichtlich hatte er versucht, sie zu reinigen. Jahr für Jahr. Die größte Suppenküche der Welt. 21 Millionen Portionen pro Woche. Lügensuppe, garantiert geschmacklos. Aber das hier, das ist der Gipfel. Hier, lesen Sie. Werfen Sie einen Blick auf das Finale. Diese Reportage über die Hochzeit im königlichen Schloss ist urteilslos, schlecht geschrieben und voller Fehler. Die Veröffentlichung des Leserbriefs über die Selbstmorde in Nummer 8 ist ein skandalöser Lapsus. Ich war genötigt, die Angelegenheit an höchster Stelle zu melden. Er hatte alles gelesen, ehe es in Satz ging. Auch den verdammten Leserbrief. Aber ich werde davon nichts sagen. Der arme Teufel kämpft nun um seine eigene Haut. Wer sind Sie? Jensen. Irgend so ein neuer Direktor, ja, ja. 16. Solvier. Dir wird's hier gefallen, mein Junge. Hier sitzen lauter Trottel, mit denen sich jemand einen Ulk erlaubt hat. Ich bin Journalist. Ich will etwas. Und das ist falsch. Ja, ich kann schreiben, aber das ist ein Fehler. Dafür hassen Sie mich. Aber noch brauchen Sie solche wie mich. Sie sind betrunken. Ja, ich bin betrunken, jawohl. Sie können hier nicht bleiben. Sobald die Hose trocken ist, werde ich versuchen, nach Hause zu gehen. Jensen verließ das Zimmer und fuhr mit dem Schnellaufzug nach unten. Die Vorhalle war leer, bis auf den Nachtportier. Im Zimmer 2143 sitzt eine betrunkene Person. Man wird sich um ihn kümmern. Kommissar Jensen fuhr heim. Er kleidete sich aus und ging zu Bett. Als er eine Stunde wachgelegen hatte, stand er auf und holte die Flasche. Jensen. Guten Morgen, Kommissar. Ich höre. Es kommen viele Briefe, deren Adressen aus ausgeschnittenen Zeitungsbuchstaben zusammengesetzt sind. Ich habe schon über 100 gesehen. Die meisten sind nicht mal anonym. Die Leute machen es trotzdem. Warum? Aus Übermut, nehme ich an. Zur Sache. Der Einzige, der sich an diesen speziellen Brief erinnert, ist der Eilbote, der ihn zugestellt hat. Gehen Sie zum kriminaltechnischen Labor. Lassen Sie sich eine Fotokopie vom Text machen und finden Sie heraus, aus welcher Zeitung die Buchstaben stammen. Herein! Verstanden. Verstanden. Kommissar? Was gibt's? Wir haben das Papier identifiziert. Ja. Ein Dokumentenpapier mit der Qualitätsbezeichnung CB3. Hergestellt in einer der konzerneigenen Papiermühlen. An und für sich ist das nicht so bemerkenswert. Denen gehört praktisch die gesamte Papierindustrie. Zur Sache. Dieses Werk liegt im Norden, etwa 40 Kilometer von der Stadt entfernt. Wir haben jetzt einen Mann dort oben. Ich habe vor 5 Minuten mit ihm gesprochen. Und? Dies Papier wird seit ungefähr einem Jahr hergestellt. Es ist hauptsächlich für den Export bestimmt, aber kleinere Mengen sind direkt an die Zivildruckerei des Konzerns gegangen. In 2 verschiedenen Zuschnitten. Soweit ich es verstehe, kommt nur das größere Format in Frage. Hier sind sämtliche Adressen und Angaben. Sagen Sie, Kommissar, ja? Das von gestern, ich meine den Vermerk wegen der Dienstverfehlung, gilt es noch? Selbstverständlich. Jensen stand auf und sah auf die große Wandkarte. Dann zog er den Mantel an und ging hinunter zum Wagen. In der Druckerei war Hochbetrieb. Das Summen der Druckmaschinen war bis in das Büro des Geschäftsführers zu hören. Es stimmt, wir haben zweierlei Sachen auf diesem Papier gedruckt. Vor ungefähr einem Jahr. Keine großen Auflagen. Einige tausend Exemplare von beiden. Was für Sachen waren das? Privates Briefpapier für den Chef und eine Art Diplom. Eine Urkunde. Für den Verlag? Ja, gewiss. Hier müssten irgendwo noch ein paar Probedrucke sein. Ja, hier. Für die nützliche Zusammenarbeit der vergangenen Jahre im Dienste der Kultur und der sozialen Gleichheit drücken wir unseren tief empfundenen Dank aus. Gut, nicht wahr? Das ist echtes Gold. Wofür war diese Urkunde bestimmt? Das weiß ich nicht. Für besondere Verdienste nehme ich an. Haben Sie diesen Papiertyp auf Lager? Nein, es ist ein Spezialpapier, sehr teuer. Ich werde dies mitnehmen. Das ist unser Archivexemplar. Sie bekommen es zurück. Jensen rollte das Diplom zusammen und ging. Aus einer Telefonzelle gab er dem Labor den Auftrag, den Drohbrief nach Spuren von Goldstaub zu untersuchen. Dann fuhr er zum Verlag. Das Zimmer des Personaldirektors lag in der 19. Etage. Todesfälle? Tja, es hat im Laufe des Jahres schon einige Tote gegeben. Es sind Stürze vorgekommen. Stürze? Ja, Selbstmorde. Sowas kommt vor. Beinahe überall. Und sonst? Ein paar Menschen sind gestorben, aus natürlichen Gründen. Beziehungsweise? Durch Unfall. Ich lasse Ihnen durch mein Sekretariat eine Aufstellung schicken. Danke. Kann ich Ihnen noch mit etwas anderem dienen? Ja. Bitte sagen Sie mir, was das hier ist. Das ist ein Diplom. Für solche Mitarbeiter, die ihren Dienst hier beenden. Wird das allen überreicht, die ausscheiden? Oh, wo denken Sie hin? Das ist ein Ehrenbeweis für Leute in leitenden Positionen oder für besonders vertrauenswürdige Mitarbeiter. Auf alle Fälle müssen diejenigen, die diese Urkunde erhalten, als würdige Botschafter des Konzerns aufgetreten sein. Wie viele dieser Urkunden haben Sie ausgegeben? Nur ganz wenige. Dieser Typ ist übrigens neu. Wir verwenden ihn erst seit einem halben Jahr. Umso besser. Ich brauche eine Liste der Personen, die eine solche Urkunde bekommen haben. Kein Problem. Bitte eine Aufstellung aller Empfänger des Formulars PR8. Sind die Formulare PR8 leicht zugänglich? Nein, nein, sie liegen in meinem Panzerschrank. Absolut sicher. Was sind Ihre Hauptaufgaben im Konzern? Nun, ich bin für die Einstellung des Redaktions- und Verwaltungspersonals zuständig. Ja. Und ich bin dafür zuständig, den Verlag von jenen Leuten zu befreien, die unser Vertrauen missbrauchen. Ah, da ist ja die Liste. Lassen Sie mal sehen. Ja, 1, 2, 3... 12 Namen. Hier, bitte. Davon sind 2 gestorben und einer hat sich im Ausland niedergelassen. Dankeschön. Darf ich fragen, aus welchem Grund Sie an diesen Namen interessiert sind? Es ist eine dienstliche Angelegenheit, die zu erörtern ich nicht befugt bin. Als Kommissar Jensen wieder an seinem Schreibtisch saß, rief er als erstes im Labor an. Labor? Wie sieht's aus? Sie hatten recht, Herr Kommissar. Es sind Spuren von Goldstaub vorhanden. Im Leim unter den Buchstaben. Ich begreife nicht, wie wir das übersehen konnten. Ich auch nicht. Jensen studierte die Namensliste, die vor ihm auf dem Schreibtisch lag. Dann schrieb er in sein Notizbuch. Nummer 1. Ehemaliger Vertriebsdirektor, 48 Jahre. Verheiratet, vorzeitig wegen Krankheit pensioniert. Jensen besorgte sich die Adresse und fuhr los. Der Mann wohnte außerhalb der Stadt. Die Schlafstätte mit den unzähligen gleichförmigen Hochhäusern hatte er hinter sich gelassen. Auch die, die langsam verfielen und sich ohne jedes Zutun in große Mülldeponien verwandelten. Er bog von der Autobahn ab, fuhr über eine Brücke und befand sich auf einer langgestreckten Insel mit Tennisplätzen, Reitwegen, Schwimmbecken und weißen Häusern hinter schmiedeeisernen Toren. Die Villa war groß und teuer und machte einen luxuriösen Eindruck. Der Mann, den er suchte, war braungebrannt, salopp gekleidet, mit einer kleinen Neigung zur Korpulenz. Um was geht es? Ich muss von vornherein darauf aufmerksam machen, dass meine Zeit äußerst begrenzt ist. Mein Name ist Jensen, Kriminalkommissar. Ich bin mit einer Ermittlung beschäftigt, die mit Ihrer früheren Stellung im Pressekonzern zu tun hat. Um Gottes Willen, nicht hier. Kommen Sie mit in meinen... oder in die Bibliothek. Ja, die Bibliothek wäre besser. Es gab keine Bücher in der Bibliothek. Nur ein paar Sitzgruppen, Schränke. Ich brauche einen Schnaps. Das spielt ja jetzt wohl keine Rolle mehr, oder? Möchten Sie auch? Nein. Ich wusste es. Ich habe es die ganze Zeit gewusst, dass die Schweine mich abschießen würden, sobald die Wahl vorbei ist. Die werden mir natürlich alles wegnehmen wollen. Aber ich werde mich wehren. Es gibt Zahlen, die Sie nur schwer werden erklären können. Wissen Sie, wie viel die versteuern? Wissen Sie, bei wem deren Steueranwälte wirklich angestellt sind? Nein. Müssen Sie mich eigentlich hier verhören? In meinem Heim? Wir wissen doch bereits alles. Müssen Sie da so stehen? Warum setzen Sie sich nicht? Fangen Sie an, bitte. Damit wir es hinter uns haben. Wann haben Sie Ihre Stellung aufgegeben? Im Herbst, am 10. September. Den Tag vergesse ich nie. Die Wochen davor auch nicht. Die waren genauso furchtbar. Sie wurden vorzeitig pensioniert? Ich wurde dazu gezwungen. Aus reinem Wohlwollen natürlich. Ich erhielt sogar ein ärztliches Attest. Die dachten an alles. Ein Herzfehler, sagten sie. Herzfehler. Ich war vollkommen gesund. Und die Höhe Ihrer Pension? Das volle Gehalt. Aber die können jederzeit ihre Zahlung an mich einstellen. Ich habe ja die Papiere unterzeichnet. Welche Papiere? Den Bericht, wie Sie es nannten. Das Geständnis. Sie wollten es nur pro forma, sagten sie. Lange Zeit habe ich mir einzureden versucht, dass sie mich nicht anzeigen werden. Sie hatten ja alles dies hier als Sicherheit. Das Haus, das Grundstück. Wie viel? Nahezu 1 Million. Sagen Sie, muss ich das alles noch einmal wiederholen? War das alles in bar? Nein, knapp die Hälfte. Und das war über viele Jahre verteilt. Der Rest... Ja? Der Rest war Material, überwiegend Baumaterial, Transportmittel, Arbeitskräfte, Papier, Umschläge. Der Hund hat alles notiert, sogar die Büroklammern, die Gummiringe und den Kleister, glaube ich. Wer hat was notiert? Der Hund, der die Ermittlungen führte. Deren Lieblingskettenhund, der Verlagsdirektor. Die selbst habe ich nie gesehen. Die wollten sich die Finger mit einer solchen Sache nicht schmutzig machen, sagte er. Und keiner hat etwas erfahren. Das würde dem Konzern unheilbaren Schaden zufügen, sagte er. Gleich darauf war ja die Wahl. Ich wusste es, dass sie nur warteten, bis die vorbei war. Als sie aufhörten, erhielten sie da eine Urkunde, ein Dankesschreiben. Ja. Zeigen Sie mir es bitte. Jetzt? Ja. Sofort. Der Mann erhob sich und verließ das Zimmer. Nach wenigen Minuten kam er mit dem Diplom zurück. Es war mit einer breiten Goldleiste gerahmt. Der Konzernchef und der Verleger haben unterzeichnet. Aber da war noch ein Vorsatzblatt ohne Aufdruck. Was haben Sie damit gemacht? Das weiß ich nicht. Ich habe es wohl weggeworfen. Ich glaube, ich habe es abgeschnitten, ehe ich es zum Rahmen fortgab. Mit der Schere? Ja. Ja, da bin ich mir sicher. Wiedersehen. Sie kommen wieder? Das weiß ich nicht. Am nächsten Morgen, es war der 5. Tag, rief ihn der Polizeichef zu Hause an, als er gerade im Bad war. Ja. Jensen, was zum Kuckuck haben Sie vor? Ich habe noch 3 Tage. Das meine ich nicht. Ich habe kaum Zeit gehabt, mit den Verhören zu beginnen. Ich meine nicht das Tempo, Jensen. Was sonst? Zum Glück für Sie und auch für mich ist die Angelegenheit bereits aufgeklärt. Aufgeklärt? Ja, die haben den Schuldigen. Die? Na und, wer ist es? Einer vom eigenen Personal. Ein Angestellter des Konzerns. Ein junger Journalist, offenbar ein richtiger Bohemian mit vielen verschrobenen Ideen, aber ansonsten ein braver Junge. Die haben ihn wohl von Anfang an verdächtigt, aber nichts davon erwähnt. Warum? Ich vermute, die wollten ohne hieb- und stichfeste Beweise niemanden verdächtigen. Ich verstehe. Jedenfalls ist die Sache aufgeklärt. Die ziehen ihre Anzeige zurück. Sie brauchen nur noch das Geständnis aufzunehmen. Dann können Sie den Fall abschließen. Jensen? Ja. Ja? Sie haben keinen Grund, entmutigt zu sein. Es ist schon in Ordnung, dass es so ausgegangen ist. Mit den Kenntnissen über das Personal und über die internen Verhältnisse hatten die eben einen großen Vorsprung. Jensen, da ist noch eine andere Sache. Ja? Ich habe Sie von Anfang an darauf hingewiesen, dass Sie Ihre Ermittlungen auf den Drohbrief konzentrieren sollten, nicht wahr? Ja, das stimmt. Das bedeutet auch, dass Sie sich um andere Umstände, die im Zusammenhang mit den Ermittlungen auftreten, weder zu kümmern brauchen noch kümmern sollen. Wenn das Geständnis dieses jungen Spaßvogels klar ist, dann könnten Sie die Angelegenheit vergessen. Verstanden? Verstanden. Ja gut, wiederhören. Kommissar Jensen rasierte sich. Dann zog er sich an, trank eine Tasse heißes Honigwasser und las die Morgenzeitungen, alles ohne Hast. Als er fertig war, fuhr er in die Stadt. In seinem Büro ließ er als erstes den Chef der Zivilstreife kommen. Hier ist ein Name und eine Adresse. Besorgen Sie mir alle Informationen über den Mann. Alles, was Sie finden können, ist eilt. Okay, Kommissar. Während Kommissar Jensen wartete, rief der Beamte an, der zunächst in der Post recherchiert hatte. Wo sind Sie? Im zentralen Zeitungsarchiv des Konzerns. Haben Sie schon Ergebnisse? Noch nicht. Soll ich weitermachen? Ja, Ende. Herein! Ich habe einiges gefunden. Berichten Sie. Der Mann ist 26 Jahre alt, Sohn eines bekannten Unternehmers. Die Familie gilt als vermögend. Er arbeitet als Journalist bei einer Wochenzeitung im Konzern, gute Ausbildung, unverheiratet, gilt als Günstling des Konzernchefs. Charakter labil, spontan, charmant, humorvoll, neigt zu drastischen Scherzen, schlechte Nerven, begrenzt zuverlässig, ermüdet schnell. 7-mal Trunkenheit, 2 Aufenthalte in Trinkerheilanstalten. Hört sich an wie ein schwarzes Schaf. Das reicht, danke. Die Adresse war ein abgelegenes Mietshaus, 2 Treppen hoch. Auf sein Klingeln hin öffnete niemand. Aber er hörte Geräusche aus der Wohnung. Er drückte auf die Klinke, die Tür war auf. Die Wohnung gehörte zum Zwei-Zimmer-Standard-Typ. Das erste Zimmer hatte kahle Wände und keine Gardinen vor den Fenstern. Mitten auf dem Fußboden stand ein Holzstuhl und daneben eine leere Cognacflasche. Auf dem Stuhl saß ein nackter Mann und spielte Gitarre. Er legte den Kopf zur Seite und sah den Besucher an, ohne sein Spielen zu unterbrechen oder etwas zu sagen. Jensen ging ins nächste Zimmer. Auch dort gab es keine Möbel, Teppiche oder Gardinen. Aber auf dem Fußboden lagen mehrere Flaschen und ein Haufen Kleider. Auf einer Matratze in einer Ecke schlief eine Frau, eingehüllt in Laken und Wolldecken, den Kopf in den Kissen vergraben. Die Luft war schwer und muffig. Es roch nach Alkohol, Tabakrauch und nackten Körpern. Aufstehen. Wer zum Teufel sind Sie? Was haben Sie hier zu suchen? Das ist der Detektiv, auf den wir den ganzen Tag gewartet haben. Der große Detektiv, der gekommen ist, uns zu entlarven. Zeigen Sie mir Ihren Ausweis. Ach, schäle ich zur Hölle. Ihren Ausweis. Schäle ich zur Hölle. Jensen fand den Ausweis in der Tasche des Mädchens. Sie war 19. In der rechten oberen Ecke waren 2 rote Markierungen. Sie bedeuteten 2 Festnahmen wegen Trunkenheit. Eine dritte würde die unmittelbare Einweisung in eine Trinkerheilanstalt bedeuten. Ich werde in 5 Minuten wiederkommen, dann müssen Sie angezogen sein. Beide. Jensen ging hinunter zu seinem Auto und rief einen Einsatzwagen. Er ging mit den Polizisten wieder hinauf. Der Mann hatte Hemd und Hose angezogen. Die Frau schlief wieder. Los, blasen Sie rein. Was fällt Ihnen? Ziehen Sie sich an. Mein Gott, was soll denn das? Ich hab doch nichts getan. Wickeln Sie sich in die Decke, ist ich, alt. Lassen Sie mich los. Sie mein Gott, ich wohne doch hier bloß. Was wollen Sie denn von mir? Ich hab doch niemandem was getan. Sie sollen mich loslassen. War das wirklich notwendig? Sie haben also den Brief geschickt? Ja. Wann haben Sie ihn eingesteckt? Am Sonntag. Um welche Tageszeit? Am Abend. Uhrzeit? An die Zeit erinnere ich mich nicht. Vor oder nach 9? Nach, glaube ich. Ich erinnere mich nicht an die Zeit, sagte ich doch. Wo haben Sie den Brief angefertigt? Zu Hause. Hier? Nein, im Haus meiner Eltern. Welches Papier haben Sie benutzt? Weißes Papier. Schreibmaschinenpapier? Nein, eine bessere Qualität, ein Stück von einer Urkunde. Wo haben Sie sich das Papier beschafft? Im Verlag, es lag dort herum. Leute, die dort aufhören oder an die Luft gesetzt werden, bekommen gewöhnlich so eine Urkunde. Soll ich Ihnen das Ding beschreiben? Das brauchen Sie nicht. Wo haben Sie es gefunden? Im Verlag, habe ich doch gesagt. Wann war das? Puh, das ist schon einige Monate her. Und Sie haben es mitgenommen? Ja. Warum? Um es später für einen Spaß zu benutzen. Was für ein Spaß? Oh, man kann sein Diplom für vieles verwenden. Ein nacktes Mädchen draufkleben und irgendeinem Idioten schicken. Wann kamen Sie auf die Idee mit dem Brief? Am Sonntag, aber das war ja nur Spaß. Was für Leim haben Sie benutzt? Ganz gewöhnlichen Leim. Zeigen Sie mir Ihren Ausweis. Der Mann holte den Ausweis sofort heraus. Er hatte 6 rote Markierungen, alle mit Blau ausgekreuzt. Hier. Es nützt nichts, mich wegen Trunkenheit hochzunehmen. 3-mal darf ich noch. Ist die Frau Ihre Verlobte? Ja. Wohnt sie hier? Ja, meistens. Sagen Sie, Kommissar, wenn mein Onkel nicht... Wenn die da oben nicht so freundlich gewesen wären, die Anzeige zurückzuziehen, was wäre dann passiert? Das wäre Sache des Gerichts gewesen. Jensen klappte sein Notizbuch zu und steckte es in die Tasche. Ehe Sie die Buchstaben aufklebten, haben Sie das Blatt auseinandergerissen, nicht wahr? Ja. Sie haben es auseinandergerissen. Ja, wieso? Sie hätten es ja auch zerschneiden können. Ich kann mich nicht so genau erinnern. Wo haben Sie den Brief eingeworfen? Hier, in der Stadt. Genauer. Irgendwo in einem Briefkasten. Sagen Sie mir, wo der Briefkasten ist. Das kann ich nicht. Aber Sie erinnern sich, in welchem Stadtteil Sie ihn eingeworfen haben? Nein, ich erinnere mich nicht. Spielt das eine Rolle? Wo wohnen Ihre Eltern? Im Südviertel. Vielleicht haben Sie den Brief dort eingeworfen? Ich weiß es nicht, sagte ich doch. Wo haben Sie den Brief eingeworfen? Ich weiß es nicht, verdammt nochmal. Ich bin an dem Abend in der Stadt herumgefahren. Allein? Ja. Und Sie wissen nicht, wo Sie den Brief eingeworfen haben? Nein, wie oft soll ich das noch wiederholen? Sie erinnern sich also nicht? Nein. Sie wissen nicht, wo Sie den Brief eingeworfen haben? Nein! Bitte ziehen Sie sich an und kommen Sie mit. Wohin? Zur Polizeiwache im 16. Bezirk. Im Wagen wurde kein Wort gesprochen. Jensen fuhr auf den Hof und parkte vor der Arrestantenaufnahme. Er führte den Festgenommenen vorbei an den glänzenden Stahlgittern, hinter denen die Betrunkenen vor sich hinstarrten. Am Ende des Ganges öffnete er eine Tür. Der Raum war hell beleuchtet. Decken, Wände und Fußboden waren weiß. Mitten im Raum stand ein Schemel mit weißem Bakelitsitz. Jensen schloss die Tür und drehte den Schlüssel um. Dann ging er zurück zur Aufnahme. Schicken Sie einen Untersuchungsbeamten zur Isolierzelle. Ein falsches Geständnis, das überprüft werden muss. Es eilt. Jensen saß an seinem Schreibtisch und malte 5-zackige und 6-zackige Sterne auf seinen Block. Nach genau 4 Stunden und 25 Minuten klingelte das Telefon. Ja. Alles klar. Er war es nicht. Aber es war schwer, ihm das zu entreißen. Und das Motiv? Geld. Lassen Sie ihn frei. Soll die Sache vor Gericht gehen? Nein. Soll ich nicht aus ihm rausholen, wer ihm das Geld gegeben hat? Nein. Das wäre jetzt eine Kleinigkeit. Nein, das ist unnötig. Kommissar Jensen fuhr heim und ging zu Bett, ohne etwas zu essen oder zu trinken. Er war sehr müde und das Brennen im Hals hatte aufgehört. Aber es dauerte lang, ehe er einschlief. Dies war der 5. Tag und er hatte ihn um keinen Schritt weitergebracht. Sie hörten Mord im 31. Stock von Per Walö aus dem Schwedischen von Hubert Deimann. Erster Teil, der Drohbrief. Es sprachen Erzähler Pinkers Braun, Kommissar Jensen Hans-Peter Hallwachs, der Polizeichef Peter Roggisch, der Verleger Joachim Bliese, der Verlagsdirektor Hermann Treusch, der Konzernchef Hans Kaninenberg, der Staatssekretär Lothar Blumhagen, der Personaldirektor Werner Rehm, der Journalist Gerd Warmeling, der Drucker Heinz Rabe, der verdächtige Vertriebschef Friedrich W. Bauschulte, der junge Journalist mit der Gitarre Wladimir Weigel, dessen Freundin Katja Notke, der Chef der Zivilstreife Wolfgang Pampel, der Mann im Labor, den Jensen anzeigt, Henning Gissel, der Mann bei der Post Till Hagen und andere. Die Bearbeitung und Regie besorgte Hermann Naber und diese Folge 1 lief erstmals am 19. September 1982 im Sender Freies Berlin. Mord im 31. Stock, das war der erste Teil. Fortsetzung folgt. Und natürlich bringen wir den zweiten und letzten Teil in der kommenden Kein-Mucks-Ausgabe. Bis dahin möchte ich mit Ihnen noch über das Hörspiel und die beteiligten Darstellerinnen und Darsteller plaudern. Das Gebäude hatte eine quadratische Grundfläche und war 30 Stockwerke hoch. Die Außenfläche bestand aus glasierten Fliesen, dunkelblau im Erdgeschoss nach oben hin immer heller werdend. Es war 13.11 Uhr, als Jensen das Gebäude betrat. Ich bin ein großer Fan dieses Erzählers. Pinkers Braun hieß dieser Schauspieler, dessen manchmal nur sekundenlange Einwürfe mich zumindest immer wieder zusammenzucken ließen. Jensens Uhr zeigte 13.34 Uhr. Pinkers Braun war ein Schweizer Schauspieler, Regisseur und Hörspielsprecher. Über Jahrzehnte spielte er in schwarz-weißen Fernsehkrimis den aalglatten Schurken. Mr. Morrison, ich bin John Evans. Ich habe Ihre Schwester gekannt und ich hörte, dass Sie aus Amerika zurück sind. Bitte behalten Sie Platz. Das ist Pinkers Braun 1967 in einer dreiteiligen Krimiserie. Ich habe mir gedacht, Mr. Morrison, dass Sie sicher gerne einiges wissen möchten, deshalb bin ich hier. Der Tod läuft hinterher. Das war ein ZDF-Krimi. Pinkers Braun, Marianne Koch, Elisabeth Flickenschild, Gerd Baltus, Gisela Uhlen und Josef Meinrad waren zu sehen. Ein super Ensemble. Die Serie wurde in London gedreht, obwohl die Ideengeber und Darsteller alle aus Deutschland kamen. Pinkers Braun gab den Schnösel mit der tiefen Stimme, der mal hilflos, dann wieder bedrohlich klang. Der Held der Geschichte war Joachim Fuchsberger. Sie kannten meine Schwester, sagen Sie. Was heißt das? Nun, was heißt das? Wir waren befreundet. Irgendjemand hat mich immer vorgestellt. Ein windiger Geselle. Pinkers Braun und Joachim Fuchsberger sollten ein Jahr später, 1968, noch einmal zusammenarbeiten. Sie trafen sich am Set des Kinofilms Im Banne des Unheimlichen. Das war ein Edgar-Wallace-Film, schon in Farbe, nicht der erste mit Pinkers Braun. Braun spielte in den 60ern in vielen tollkühnen Filmen mit. Die Schwarzen Adler von Santa Fe, Scharfe Küsse für Mike Forster, Perry Roden, SOS aus dem Weltall, das sind die lustigsten Titel seiner Filmografie. Fahren Sie auch zum ersten Mal nach Nizza, Madame? Ja, ich bin sehr neugierig. Wenn ich diese Hochzeit nicht hätte, wer weiß, wann ich dann nach Nizza gekommen wäre. Denn wann hat ein junger Kaplan einmal so eine Gelegenheit? Das ist das älteste Kriminalhörspiel mit Pinkers Braun. Ereignis im FD 411. So heißt dieser Zugkrimi von 1958. Braun spielt einen undurchsichtigen Geistlichen in dieser NDR-Produktion aus der uns wohlbekannten Die Jagd nach dem Täter-Serie. Ein Jahr später, 1959, war er in einer weiteren bekannten Radiokrimireihe dabei. Na, und welche könnte das wohl sein? Mr. Temple, ich hoffe, Sie finden es nicht unverschämt von mir, weil ich unangemeldet bin. Aber bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Pinkers Braun war auch hier mal wieder ein seltsamer junger Mann. Ich arbeite in einer Maklerfirma bei Radcliffe & Warner in Pelham Crescent. Ja, Sie wissen Bescheid. Dies ist ein Paul-Temple-Krimi. Mr. Temple, ich weiß, was ich Ihnen jetzt sage, klingt ziemlich toll. Aber ich schwöre, ich sage es nicht etwa aus Hass oder Rache. Sondern? Ich glaube, Adrian Frost hatte einen gewissen Einfluss, einen schlechten Einfluss auf Mary. Ich habe keinen Beweis, keinen richtigen Beweis für meine Behauptung, aber ich glaube, er trägt direkt oder indirekt die Schuld an dem Mord. Pinkers Braun hier mit René Deltgen. Ja, ich komme hier immer und immer wieder auf Paul Temple zurück. Es ist nun mal die prominenteste Radiokrimi-Produktion der 50er und 60er Jahre, besetzt mit Publikumslieblingen aus Radio, Film und Fernsehen, denen wir in diesem Podcast auf die Spur kommen wollen. Aber mit der Polizei kann man ja nicht reden. Ich bin gestern Abend bei Inspektor Wosper gewesen, aber der hatte nichts Besseres zu tun, als mir lauter dumme Fragen zu stellen. Über jemanden, den ich gar nicht kenne. Einen Mr. Spencer. Mr. Spencer? Ja. Paul Temple und der Fall Spencer war ein Krimi in nicht weniger als 8 Folgen. Wieder einmal gibt es einen unbekannten Mörder. Und auch die Rolle von Pinkers Braun könnte der Gentleman-Killer mit dem Decknamen Spencer sein. Und dieser Spencer macht seinem nächsten Opfer vor der Tat offenbar noch seltsame Geschenke. Dieser Spencer soll Mary eine Schallplatte geschickt haben und die Polizei hat dafür keine Erklärung. Ja, eine Schallplatte steht hier im Zentrum der Geschichte, scheinbar als Visitenkarte des Oberschurken. Ein herrlich harmloser Dampfradioschocker nach Francis Durbridge aus dem WDR, damals ein Straßenfeger. Doch zurück zu unserem Kommissar. Mein Name ist Jensen, Kriminalkommissar. Das ist Hans-Peter Hallwachs als Jensen. Hallwachs war für mein Empfinden der beste stoische Radioermittler, den es je gab. Er hatte seinen eigenen Sound, vollkommen unaufgeregt, manchmal schmerzhaft cool. Hier ist er 10 Jahre vorher, 1972. Es war schon ein ganzes Stück über 11 hinaus. Und das erinnerte mich an einen Freund, der an einem Märzabend in einem Highland Hotel fragte, wann die Bar schließe und zur Antwort bekam, im Oktober. Hans-Peter Hallwachs war Dauergast in den Hörspielstudios der ARD. Der Rundfunkregisseur Hermann Naber, der Mord im 31. Stock inszeniert hat, war eigentlich weniger im SFB als im Baden-Badener Südwestfunk zu Hause und holte den Schauspieler Hallwachs für fast jedes Hörspiel, das er besetzte. Etwa für seine wunderbare Reihe mit Krimis nach Raymond Chandler. Es muss Freitag gewesen sein, denn der Fischgeruch des Menschenhaushotels war so stark, dass man eine Garage drauf hätte bauen können. Ich hatte es meinen Absätzen auf dem Schreibtisch bequem gemacht, als das Telefon läutete. Ich nahm meinen Hut weg, den ich drübergelegt hatte, und gähnte in den Hörer. Hans-Peter Hallwachs als Hardboiled Detective in der Regie von Hermann Naber. 5-mal sprach er Antihelden wie diese und auch in den Kommissar Beck-Hörspielen nach Schöwall und Walö, wir sprachen zu Beginn über diese Reihe, war Hallwachs dabei. Darüber hinaus war er ein vielbeschäftigter Fernsehschauspieler. Im allerersten Tatort von 1970 war er zu sehen. Taxi nach Leipzig hieß er. Und dieselbe Rolle spielte er auch im 1000. Tatort zum Jubiläum 2016, der wieder Taxi nach Leipzig hieß. Wirklich wahr. In Krimiserien wie Ein Fall für zwei oder Mord mit Aussicht machte er mit und in Kinokomödien von Dieter Hallervorden, Otto Walkes und Michael Bulli-Herbig. Sie sind Kommissar. Wissen Sie, was eine Räumung kosten würde? Ja. Unser Unternehmen hat seit 30 Jahren mit großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Noch eine tolle Stimme. Das ist noch einmal der Konzernchef aus Mord im 31. Stock. Wissen Sie, was Sie von uns verlangen? Der Preis ist hoch. Und damit der Schauspieler Hans Kaninenberg. Unsere Zeitschriften sind die Antwort auf ein Bedürfnis, das Bücher in der Vergangenheit nie befriedigt haben. Kaninenberg ist uns hier in Kein Mucks gerade erst begegnet, in dem Hörspielkrimi Tod von unbekannter Hand. Sie erinnern sich. Möchtest du am Ende vielleicht gerne wissen, ob ich ein Alibi habe? Nun, ich habe kein Alibi. Hans Kaninenberg war bei der Aufnahme 1982 der älteste Darsteller des Ensembles von Mord im 31. Stock. In über 70 Kriminalhörspielen machte er mit. Er spielte oft zurückgenommene Figuren, die ein bisschen verstockt oder entrückt waren, ob im Radio oder später in Klassiker-Krimiserien des ZDF wie Der Kommissar, Der Alte oder Derrick. Anders als Hans Kaninenberg, Hans-Peter Hallwachs und Pinkas Braun waren die meisten anderen Darsteller aus Mord im 31. Stock kaum aus Fernsehkrimis bekannt. Ich muss betonen, dass die Publikationen des Konzerns sehr vielseitig sind, besonders die Wochenzeitschriften. Das hier zum Beispiel ist der Berliner Schauspieler Lothar Blumhagen. Wir hörten ihn eben als dem System ergebenen Staatssekretär. Früher wirkte die Presse oft aufreizend und beunruhigend auf die Leser. Jetzt sind Inhalt und Form ganz darauf ausgerichtet, sowohl dem Nutzen des Lesers als auch seinem Vergnügen zu dienen, kurz gesagt. Die Stimme des Lothar Blumhagen wurde bekannter als er selbst. In den zahlreichen Berliner Synchronateliers, wo Filme und Serien eingedeutscht wurden, ging Blumhagen ein und aus. Das ist nun mal bei Staatsangelegenheiten der vorgeschriebene Anzug für einen Lord des United Kingdom. Wenn ich so bei uns rumlaufen würde, würden Sie mich sofort unschädlich machen. Blumhagen war kurzzeitig die deutsche Synchronstimme von Roger Moore. Guten Morgen, lieber Daniel. Wie ich sehe, ist deine angeborene gute Laune immer noch nicht zurückgekehrt. So sieht's aus. 1972. Rainer Brandt und Lothar Blumhagen sprechen Tony Curtis und Roger Moore in Die Zwei, eine kurzlebige US-Serie um einen amerikanischen Playboy und einen englischen Adeligen, die Kriminalfälle lösten. Lustiger wurde die Serie in der deutschen Fassung. Rainer Brandt hatte die Synchrontexte verfasst und legte den Zweien Sätze in den Mund, die sie im Original gar nicht sagten. Also dein Optimismus grenzt ans Psychopathische. Brandt und Blumhagen bedienten mit ihren Extra-Gags auch die beinharten Fans von Die Zwei. Die Serie wurde im ZDF gezeigt und das wussten Danny Wilde und Lord Brett Sinclair offenbar. Du sprühst ja wieder. Ja. Hoffentlich sprühst du auch die ganze Folge über. Ich werde die Fans schon klein kriegen. Übrigens, du musst in der letzten Folge was gesagt haben, da hat einer ein ZDF geschrieben. Danny, ich habe fast 500 Meilen hinter mir, lass mich damit zufrieden. Der Sinn steht mir einzig nach einem gepflegten Bad. Darin werde ich mich ahlen. Und dann gehe ich schlafen. Eine Metasynchronebene mit Rainer Brandt und Lothar Blumhagen. Das alles wissen Sie natürlich. Aber es gab auch ein paar Synchronstimmen in Mord im 31. Stock, die damals noch nicht so bekannt waren. Heute dafür umso mehr. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob Sie den Ermittler von der Post erkannt haben. Hören Sie nochmal. Der Brief wurde im westlichen Teil der Stadt aufgegeben, nicht früher als 21 Uhr am Sonnabend, nicht später als 10 Uhr am Montagmorgen. Das ist Till Hagen. Und eben diesen Till Hagen, der hier nur einen ganz kurzen Auftritt hatte, kennen Sie zum Beispiel als deutsche Stimme von diesem Herrn. Dieses ganze Durcheinander war von mir gewollt. Denn wir können es zu unserem Vorteil nutzen. Alles, was passiert ist, war so geplant. Till Hagen hier auf Kevin Spacey in der Serie House of Cards als amerikanischer Präsident Underwood. Wer hat die wahre Macht in dieser Welt? Weil es heutzutage nicht mehr darum geht, wer im Weißen Haus sitzt, sondern darum, wem das Weiße Haus gehört. House of Cards, eine Netflix-Serie. Und Till Hagen ist seit 1995 die deutsche Stimme von Kevin Spacey. Ein paar Ausnahmen hat es gegeben. Wieder zurück in den 31. Stock. Die nächste Stimme. Der Mann ist 26 Jahre alt, Sohn eines bekannten Unternehmers. Die Familie gilt als vermögend. Und? Haben Sie eine Idee? Er arbeitet als Journalist bei einer Wochenzeitung im Konzern, gute Ausbildung, unverheiratet, gilt als Günstling des Konzernchefs. Das ist Wolfgang Pampel in seiner Rolle als Chef der Zivilstreife. Begrenzt zuverlässig, ermüdet schnell. 1982 war den Fernsehzuschauerinnen und Fernsehzuschauern Wolfgang Pampels Stimme sehr bekannt. Schon seit einem Jahr lief immer am Dienstagabend eine US-Seifenoper im Ersten, die die Geschichte einer amerikanischen Millionärsfamilie erzählte, die der Ewings aus Dallas. Gesund und munter ist nur Ewing Oil. Und ich werde es zu verhindern wissen, dass Sie die Firma an die Finger kriegen. J.R. Ewing aus Dallas, die Serie, die als erste genannt wird, wenn man in die 80er Jahre zurückdenkt. Dallas war ein Riesenerfolg und der fiese J.R. der Star der Serie. Wissen Sie, so oft wir uns auch aneinander gerieben haben mögen, das war nur eine Art Spiel. Diesmal sind Sie zu weit gegangen. Und dafür werde ich mich an Ihnen rächen. Larry Hackman hieß der Mann, den Wolfgang Pampel hier eindeutschte, 14 Staffeln lang. Noch bekannter als Hackman ist Pampel aber auf diesem Hollywood-Star. Ich glaube nicht an Magie, aber ein paar Mal in meinem Leben habe ich Dinge gesehen. Unerklärliche Dinge. Mir wurde klar, dass es nicht so sehr darauf ankommt, woran man glaubt, sondern wie fest man daran glaubt. Indiana Jones, natürlich Harrison Ford. Seit 1978 spricht ihn Wolfgang Pampel, also seit Krieg der Sterne. Und auch in Blade Runner, Der einzige Zeuge, Auf der Flucht und so weiter und so weiter. Zuletzt in Captain America, Brave New World. Weiter geht's. Ich muss von vornherein darauf aufmerksam machen, dass meine Zeit äußerst begrenzt ist. Ja, vergessen wir bitte nicht Friedrich W. Bauschulte. Der spielte in Mord im 31. Stock den verdächtigen Vertriebschef. Müssen Sie mich eigentlich hier verhören? Wir wissen doch bereits alles. Über Friedrich W. Bauschulte gerate ich hier regelmäßig ins Schwärmen. Bauschulte war natürlich ebenfalls ein Berliner, der jedes Synchronatelier im Westteil der Stadt seit den 60er Jahren kannte. Also wie ich schon sagte, mein Name ist Stone. Kommen Sie direkt hierher. Wir sitzen im Justizgebäude, Bryan Street, Morddezernat. Das ist er, auf Carl Malden als Lieutenant Stone in der beliebten Serie Die Straßen von San Francisco aus den 70ern. Also bitte, dann kauen wir die ganze hübsche Geschichte nochmal von vorn durch. The Streets of San Francisco startete im September 1972. 5 Staffeln sollten es werden. Im Mai 1974 kam die Deutschlandpremiere im ZDF. Wie ich Ihnen schon sagte, bemühen wir uns, unsere Arbeit zu tun. Woher sollen wir wissen, ob Sie nicht etwas verbergen oder jemanden decken? Wenn Sie was wissen, empfehle ich Ihnen, es zu sagen. Friedrich W. Bauschulte sprach Carl Malden in sämtlichen 120 Folgen. Bauschulte war seit den 50er Jahren oft in Radio-Hörspielstudios zu Gast, aber als Synchronschauspieler war er nicht zu bremsen. Er sprach in allen Filmen und Serien mit, die damals bekannt waren. Natürlich auch in Die 2 und Dallas. Über 1500 Einsätze sind in der Synchronkartei vermerkt. Er war meist die deutsche Stimme von Alec Guinness, John Gielgud, Richard Attenborough und von Herrn Rossi, der das Glück suchte. Wer immer den noch kennt. Und somit erkläre ich Professor Augustus van Dusen, genannt die Denkmaschine, Doktor der Philosophie, der Naturwissenschaften, der Medizin und so weiter und so weiter, dass einem wahrhaft intelligenten Menschen nichts unmöglich ist. 3 Jahre vor Mord im 31. Stock bekam Bauschulte von den Verantwortlichen des Radios im amerikanischen Sektor die Hörspielermittlerrolle, die ihn endgültig zur Radiolegende machen sollte. Professor Dr. Dr. Dr. Augustus van Dusen, die Denkmaschine. 79 Hörspielfolgen mit Bauschulte als Superkriminalist entstanden bis 1999 in Berlin. Und übrigens hat diese hübsche Reihe von Deutschlandfunk Kultur längst ihren eigenen Podcast erhalten. Sie wollen sicher wissen, wie es weitergeht. Okay. So klang Bauschulte 1957. Ja, wie geht es weiter bei Mord im 31. Stock? Das alles erfahren Sie natürlich in der kommenden Ausgabe von Kein Mucks. Da bringen wir das Finale dieses starbesetzten SFB-Hörspiels. Zu Beginn gibt es selbstverständlich eine ausführliche Zusammenfassung, damit Sie flott in die Handlung zurückkehren können. Und glauben Sie mir, auch im zweiten Teil warten noch sehr bekannte Darstellerinnen und Darsteller in verschwenderisch kleinen Rollen auf Sie. Auch durch diese Besetzungsliste arbeiten wir uns dann im Eiltempo. Was es mit dem Mord im 31. Stock-Hörspiel sonst noch auf sich hat, wer Kommissar Jensen in einer Verfilmung spielte und warum das kaum jemand weiß, all diese Geheimnisse lösen wir auf, nachdem der 31. Stock gefunden ist, falls er gefunden wird. Doch noch wissen wir nicht, wie die Geschichte ausgeht. Drum versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen. Das war Kein Mucks, Ihr Krimi-Podcast mit Fundstücken aus den Funkhäusern. Wir sind jeden Donnerstag zur Stelle. Neue Folgen immer eine Woche vorher, nur in der ARD-Audiothek. Mord im 31. Stock organisierte uns der RBB mit freundlicher Genehmigung der Salomonson Agency. Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht und es war interessant genug für Sie. Ich sage Ihnen guten Abend und auf Wiedersehen. Und wenn Sie Krimis fantastischen Ursprungs interessieren, dann empfehle ich Ihnen die Hörspielreihe Grimms Märchen und Verbrechen. Die neue vierte Staffel mit märchenhaften Fällen ist gerade frisch erschienen und die ersten drei sind ebenfalls noch da. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, wieder für Ihre Mitwirkung und ich glaube, wir sehen uns ja wieder in einer Woche. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Also, Wiedersehen.